Uppenkuddana, Helgoland, Rode Border, Fort, Nordseestrand. Doch der Captain Udrand und Band, forf dich Pants, Goat, na Butenland. Forf dich Pants, back der Kuffo und Wiesenrut. Von the Water kann geiler Strax nach Beirut. Fehlt du warm hier in Orient, in Tel Aviv, verdeht wie ob der Hauptstraat fix high fief. Und der Nav nach Marokko hin, Tode Habibis, wie ballertliche Welt, bitter Chickens. Wo Schiede ist den Töpfen, Wedenspiel, dann lose Bibis. Und nehmt den Tunkumflieger nonstop, Navakigi, Fiki, Fiki, Kane, Dollar, bloß eh. Havana, Cola, Senorita, Española mit die. Will ich gollern und für die nötet Boot, heavy hier mein Dollar. Sind wir Jungs schon Zwingram, was auch schon mal zum Matter machen. Uppenkuddana, Helgoland, Rode Border, Fort, Nordseestrand. Doch der Captain Udrand und Band, forf dich ganz gut nach Butenland. Uppenkuddana, Helgoland, Rode Border, Fort, Nordseestrand. Doch der Captain Udrand und Band, forf dich ganz gut nach Butenland. Wie mit Dan in Amsterdam und Rotterdam mit Rosie Rose, schumpf wie auch ich durcheinander. Und nun mit wie wer da los in Leuwarden, ob es Torden, fixe Zorden, ganz herraden, denn Minaden kommt von Harden. Ob es wie wer da starten, fixe Batterien obladen, Dialektorinner Lorden, Hitparaden, Eskapaden, Kobern, Automaten, Korden, denn jetzt können wir die verraden, damit als normaler Waren in japanischen Kindergarten, Baby für die Asiaten. Ja, sind Dach, Guy to N, 50 Pants, denn sie na warm, Miranda, das Bagage, Schuck um Halt, ist so Sacker, Alejandros mit der Bille an der Wand, mit dem Beamer, Hawaii, Yokosamas, Golden Dach. Tokushima, Uppenkuddana, Helgoland, Rode Border, Fort, Nordseestrand. Doch der Captain Udrand und Band, forf dich ganz gut nach Butenland. Uppenkuddana, Helgoland, Rode Border, Fort, Nordseestrand. Doch der Captain Udrand und Band, forf dich ganz gut nach Butenland. Von an in der Komma von Hotel ob Tönei, hab wie Jeeper Norkl und hier wohl lecker Potte. Ding am Moment, wenn in der einzigste Prima ein Club ist, ein Norm mit Pinökel, die uns der Wagen belegt. Use Hood, Hate, Kramke, Aum und Krumm, fege Büdel, Mann, der Welt ist wieder und so Männchen, komm noch fix in Tüdel. Du hust es auch, was auch nicht best, mein Johnny, hahaha. Melisha, Street, Safi, Wayala, Yatanama. Ich bin schon an der Saarstrand, warte vor dann an Freimorgstand. Auf einem Wunder direkt der Mann. Forf dich ganz dumm vom Butenland. Dicke Schulter an der Saarstrand. Warte vor dann an Freimorgstand. Auf einem Wunder direkt der Mann. Forf dich ganz dumm vom Butenland. Da da da da da da da da da da da da da. Yeah.